Steffen Wilhelm ist seit über 30 Jahren mit dem Ilmenauer Gasthaus zur Post vertraut. Schon früher hat er hier gearbeitet, als sein Vater die Gaststätte führte. Im Januar diesen Jahres hat er es selbst übernommen. Wohl wissend, dass die Personaldecke schon damals dünn war, aber ohne zu wissen, wie die Preise sich entwickeln, dann auch schnell festgestellt, funktioniert nicht ohne Personal. Ja, und ich habe auch mich bemüht, Personal zu generieren, aber das hat nicht hingehauen. Seit der Pandemie hat das Gasthaus viele Mitarbeiter verloren. Im April kam dann die Entscheidung, die Schließung zum Jahresende. Im Nachhinein ein guter Schritt, sagt Wilhelm, denn Personalmangel, gestiegene Lebensmittel und Energiepreise auf einmal hätte das Gasthaus nicht verkraftet. Ich habe letzte Woche die Ankündigung bekommen für die neuen Preise von Stadtwerken Ilmenau. Also mein Strompreis hat sich mal 4,55 erhöht. Und Gas hat sich nur um 2,7-fache Faktor, 2,72, um es ganz genau zu machen, erhöht. Ja, sodass ich dann im Prinzip Abschlagszahlung weit über 8.500 Euro bezahlen müsste ab Januar. Zusammen mit seiner Frau hat er die Reißleine gezogen. Der Schließung sehen die beiden mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. Für Wilhelms Frau jedoch eine große Veränderung. Ich selber habe danach noch keine Arbeit. Also nicht jetzt wie mein Mann, der ja seinen Versicherungsmakler weitermachen kann. Also ich muss auch erstmal sehen, dass ich wieder einen neuen Job bekomme. Die übrig gebliebenen 13 Köche, Kellner und Küchenhilfen haben für das kommende Jahr bereits neue Arbeitsstellen. Am Silvestertag öffnet das Gasthaus zur Post das letzte Mal die Türen. Schon jetzt steht das Haus, welches vor 200 Jahren als Wirtshaus erbaut worden sei, zum Verkauf.